kurz vorweg. In meinem Vortrag werde ich Zitate nicht jedes Mal angeben. Das heißt, also einfach um den Lesefluss nicht zu hindern und verständlich zu bleiben. Die Marx'schen Frühschriften, die ich vor allem zitieren werde, sind die Kritik oder ist der Text zur Kritik der Judenfrage von 1843 und die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie ein Jahr später. Bei Adorno werde ich mich dann vor allem auf die Minima Moralia, die negative Dialektik und gelegentlich auch auf die Dialektik der Aufklärung beziehen. In der Minima Moralia schreibt Adorno, Zitat, wenn heute die Spur des Menschlichen einzig am Individuum als dem Untergehenden zu haften scheint, so mahnt sie, jener Fatalität ein Ende zu machen, welche die Menschen individuiert, einzig um sie in ihrer Vereinzelung vollkommen brechen zu können. Dieses Zitat möchte ich dem Vortrag zur Frage, was bleibt vom Individuum, voranstellen. Mit Auschwitz wird jegliche Begrifflichkeit, Errungenschaft oder gesellschaftliche Institution der Gesellschaft, die dem universalen Schuldzusammenhang untersteht, fragwürdig. Der nationalsozialistische Antisemitismus und dessen Ausführungen stellen die Klimax der Gleichgültigkeit gegen das Individuum dar, welche der Logik der instrumentellen Vernunft und der kapitalistischen Wirtschaftsordnung inhärent ist. Der NS gilt als erklärte die Ausmerzung der Differenz zu seinem eigentlichsten Sinn und gilt der kritischen Theorie als Anzeige des Sturzes des Individuums, welcher die gesamte Konstruktion des bürgerlichen Daseins in sich hineinriss. So lautet die Frage also, die ich heute stellen möchte, was bleibt vom Individuum nach Auschwitz? Der Bruch, der das Individuum heute durchzieht, korrespondiert schon zur im entfremdeten Menschen angelegten Brüchigkeit, welcher Marx in seinem Frühwerk nachforschte. Als genealogischer Nachfahre kann, was am Individuum heute fraglich ist, der Prüfung unterzogen werden durch die Erhellung dessen, was an ihm immer schon fraglich war. Dass die zur Abschaffung verdammten Individuen heute als bloße Verkehrsknotenpunkte der Tendenzen des Allgemeinen erscheinen, verweist damit auf die marxische Kritik an der gesellschaftlichen Form des Individuums, welche in seinen Frühschriften explizit bearbeitet wird, implizit aber auch das spätere Werk durchzieht. So gehe ich zunächst eben der Frage nach, wie Marx das Individuum betrachtete, um der Entstehungsgeschichte desselben nachzuforschen. Der Bezeichnung Individuum wird nicht zuletzt in Philosophie und Politik inflationär Gebrauch gemacht. Ob als normative Letztbegründung angeführt, als überhistorische Größe betrachtet, als eigentlichster Urgrund beschworen, in geschichtliche Schranken gebannt oder als trügerische Illusion belächelt, das Gespenst des Individuums geistert herum in den Lehrsälen der Universitäten, in den Bundestagsreden der FDP und auch im Internet, wo die Seite individuum.de Kreativkurse zum Seele baumen lassen, Glasperlen gestalten und sich nebenher mal selbst finden anbietet. Das moderne Individuum, an welches sich die Mythen bürgerlichen Denkens, ob kulturkonservativ, liberal, esoterisch oder anarchistisch, klammern, besteht mit Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus sein geschichtliches Debüt. Die moderne Aufspaltung des Gemeinwesens in die bürgerliche Gesellschaft und den politischen Staat durch die politische Emanzipation gebiert die Brüchigkeit des modernen menschlichen Individuums in Bourgeois und Citoyen. Der Marx'schen Beschäftigung mit dem Individuum und dessen Brüchigkeit legt er die Definition zugrunde, dass dieses kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen, sondern ein natürliches, leibliches, sinnliches und gegenständliches Wesen sei. Der leidende, bedingte und beschränkte Mensch ist der unaufhebbaren dinglichen Natur zunächst ausgeliefert und muss sich diese zur Selbsterhaltung aneignen. Dabei bleibt es auf andere Menschen verwiesen und tritt als Gattungswesen auf. Geschichte entsteht nach Marx dann im Verhältnis der Arbeit im Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur. In diesem Verhältnis zur Natur erschafft der Mensch sich die Gesellschaft als zweite Natur. So ist er und jedwede seiner Tätigkeiten, insofern er Resultat seiner eigenen Arbeit ist, nach Marx dann gesellschaftlich. Das menschliche Individuum ist von der Gesellschaft und ihren Herrschaftsmechanismen geprägt und kann sich in ihr nur bedingt entfalten, doch kann es sie auch verändern. In ihm exerziert sich die gesellschaftliche Entfremdung, besetzt sein Innerstes und macht es zum Kriegsschauplatz, da die Mechanismen der Naturbeherrschung in ihm selbst zu tragen kommen. Die politische Emanzipation reduziert den Menschen einerseits auf das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische, unabhängige Individuum und andererseits auf den Staatsbürger, auf die moralische Person. Die demokratische Bestrebung des Bürgertums gegen den Feudalismus fungiert als Auflösung der alten Gesellschaft und zersetzt deren Bestandteil in die einfachsten Stücke. Während im Feudalismus Gesellschaft und Staat noch identisch waren, das Private gewissermaßen ein Teil des Politischen, proklamierte sich der politische Staat als allgemeiner und erhebt die Staatsangelegenheiten zu Angelegenheiten der ganzen Bevölkerung. Die Entfesselung der bürgerlichen Gesellschaft hat den politischen Staat somit nach Marx oder dem frühen Marx den Staat aus sich herausgeboren und gibt ihm seine Voraussetzungen vor. Da das Bürgertum sich allerdings als besondere Klasse emanzipiert und zur Herrschaft gelangt, leistet das die allgemeine Emanzipation der Gesellschaft nur insofern, wie diese sich in der Situation des Bürgertums befindet, also über Besitz und Bildung verfügt. Die Revolutionen der klassischen Periode des politischen Verstandes bleiben nach Marx somit partikular, da das Bürgertum die feudale Gesellschaft zur Sicherung der eigenen Herrschaft stürzt und ihren Anspruch, die ganze Menschheit zu erlösen, aufgab. Gesellschaftlich vorbestimmt findet der politische Staat einerseits seine materiellen Voraussetzungen im Privateigentum und andererseits seine geistigen Voraussetzungen in Religion, Ideologie und bürgerlicher Bildung. Der Staat entsteht somit im Transformationsprozess des Feudalismus in die kapitalistische Gesellschaft und gilt Marx demnach als Produkt der entfesselten bürgerlichen Gesellschaft. Hier ließe sich sicherlich vieles am marxischen Staatsverständnis kritisieren, wie etwa die von Adorno beanstandete Vergötzung des Staates oder das Ableitungsverhältnis des Staats von der bürgerlichen Gesellschaft, welches den Staat als neutrales Instrument gesellschaftlicher Veränderung darstellt und somit die zum Beispiel von Gerhard Schei thematisierte Gewaltförmigkeit des Staates, dessen Verhältnis zu Tod, Individuum und Opfer ignoriert. Mit Etablierung des Kapitalismus treten nach Marx Gesellschaft und Staat auseinander und die Privatsphäre entsteht im Gegensatz zum staatlichen Bereich. Die bürgerliche Emanzipation etabliert real die kapitalistische Herrschaft und deren Zwangsmechanismen. Zeitgleich erklärt der politische Staat der schmutzigen Realität enthoben, alle Formen gesellschaftlichen Übels zur reinen Privatsache. So überwindet der politische Staat, der Hegel noch als vernünftiger Gang Gottes in der Welt galt, die profanen weltlichen Beschränkungen nur abstrakt und theoretisch. Die bürgerliche Gesellschaft mitsamt ihrer zufälligen Ungleichheiten, wie zum Beispiel Geburt, Stand, Religion, Bildung, sozialer Status und Beruf, werden vom politischen Staat als unpolitische Privatangelegenheiten betrachtet und somit aus dessen Zuständigkeitsbereich verbannt. Politisch können in diesem Dualismus von Staat und Gesellschaft soziale Unterschiede somit annulliert werden. Der Staat kann gar, wenn auch nur theoretisch, die Freiheit und Gleichheit aller Menschen verkünden. Doch befreit sich der Staat in seiner Abstraktion von der Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft und der in ihr lebenden Menschen, ohne dass diese Menschen zugleich wirklich befreit wären. Also Marx führt zum Beispiel dabei die Religiosität an, die gerade im Zeitalter von Religionsfreiheit dann noch mehr Auftrieb erhält, was er an den Vereinigten Staaten dann darstellt. Die antagonistische Spannung zwischen dem politischen Staat und der bürgerlichen Gesellschaft ereilt dann auch das menschliche Individuum, welches in seiner Entfremdung selbst zum Kriegsschauplatz der Verdoppelung des menschlichen Lebens wird und kein homogenes Ganzes, kein Unteilbares mehr ist, wie es seinem Begriff ja eigentlich nach sein sollte. Stattdessen führt der Mensch in der Realität, so Marx, ein doppeltes, ein himmlisches und ein irdisches Leben, das Leben im politischen Gemeinwesen und das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft, worin er als Privatmensch tätig ist, die anderen als Mittel betrachtet, sich selbst zum Mittel herabwürdigt und zum Spielball fremder Mächte wird. Der Mensch spaltet sich in sich in den Bourgeois als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft einerseits und den Citoyen als politischen Teilhaber am Staat. Den Bourgeois kennzeichnet Marx genauer als die profane, egoistische Privatperson. Es ist der Mensch in seiner zufälligen, naturwüchsigen Existenz, wie er eben mal geht und steht. Diesen Mensch hat die politische Demokratie dann zu ihrem höchsten Wesen oder eben ihrem Ausgangspunkt erklärt. Der unpolitische Bourgeois ist nach Marx durch die ganze Organisation unserer Gesellschaft verdorben. Das passive Ergebnis der gesellschaftlichen Kräfte, welches als deren natürlicher Ausgangspunkt gehandelt wird. Sein Charakter reagiert auf die Nutzenkalkulation des kapitalistischen Alltags. Als privat abgesonderter Egoist muss er seine Mitmenschen unter Vorzeichen von Feindschaft und Konkurrenz mustern, verhält sich zur eigenen Person wie zur anderen instrumentalisierend. In seinem Streben nach Unabhängigkeit und Autonomie deckt er somit seine Heteronomie auf. Determiniert von den Anforderungen des bellum omnium contra omnes, zielt er utilitaristisch darauf, immer in Konkurrenz zu seinen Mitmenschen oder vielmehr zu seinen Rivalen seine soziale Stellung zu halten oder zu verbessern. Gegen seine Umwelt übt er Gewalt aus, um seine ökonomischen Interessen zu realisieren. Er ist somit, so der junge Marx, ein Mensch in seiner unkultivierten und sozialen Erscheinung, noch kein wirkliches Gattungswesen. Marx sieht in ihm gar den Sklaven der Erwerbsarbeit und seines eigenen wie des fremden eigennützigen Bedürfnisses. Dieses Sklaventum erscheint den Betroffenen zumeist gleichzeitig als größte Freiheit. Marx erkennt aber in der scheinbar vollendeten Unabhängigkeit des Individuums, welche die ungezügelte Marktfreiheit mit individueller Autonomie gleichsetzt, die vollendete Knechtschaft und Unmenschlichkeit, welche als Freiheit des Individuums verkannt wird. Das menschliche Gattungswesen fristet aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit verstoßen, nach Marx dann eine theoretische Existenz, welche durch die politische Emanzipation in die Sphäre des politischen Staates verbannt wurde. So kann das moderne Individuum also durchaus ein geteiltes, ein aufgespaltenes, zugleich Mitglied des Sklaventums und des Gemeinwesens sein. Der staatsbürgerlich enthobene Mensch ist nach Marx dann das imaginierte Glied einer eingebildeten Souveränität, seines wirklichen individuellen Lebens beraubt und mit einer unwirklichen Allgemeinheit erfüllt. Er erscheint abstrakt, unwirklich und gar unnatürlich, doch eröffnet sich in ihm der universelle Charakterzug des politischen und moralischen Menschen, durch welchen er in seinen Mitmenschen nicht bloß Mittel oder Feinde sehen, sondern diese als eigenständige Selbstzwecke und Ermöglichungsgrund der eigenen wie der allgemeinen Freiheit anerkennen könnte. Durch seine Partizipation am Staatswesen, der als Projektionsfläche für allgemeine, wenn auch nur theoretische Freiheit und Gleichheit dient, setzt sich der Citoyen politisch und bewusst über die unmittelbar gegebene Wirklichkeit hinweg. Dieser Akt der Abstraktion hat die bürgerliche Gesellschaft allerdings unbewusst zu seiner Grundlage. Er revolutioniert diese allerdings nicht, sondern degradiert die öffentlichen Angelegenheiten des Staatswesens schlicht zur allgemeinen Angelegenheit eines jeden Individuums. Trotz der Unvollständigkeit seines freiheitlichen Charakters zeigt der Citoyen eine Perspektive aus der Beschränktheit der bürgerlichen Menschen auf, da er politischen Anteil nehmen kann, an Vernunft und Moral partizipiert. Sein Blick reicht bis an einen Horizont, der von der unmittelbaren Kausalität des alltäglichen Sachzwangs zu abstrahieren weiß und im Gegenüber nicht bloß ein zu instrumentalisierendes Mittel oder einen Konkurrenten sehen kann. Diese Aufspaltung in Staat und Gesellschaft sowie in Citoyen und Bourgeois gemäß gibt sich die moderne Gesellschaft dann die ihr adäquate rechtliche Verfassung die Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Die bürgerliche Freiheit des Bourgeois gilt im privaten Rahmen. Sie ist auf den Ort beschränkt, in welchem kein anderer Mensch in seiner Rechtsausübung belangt wird. Sie ist demnach die Freiheit des Menschen als isolierter, auf sich zurückgezogener Monade. So fußt also das Menschenrecht, anders als so oft behauptet, nicht auf der Verbindung der Menschen, nicht auf dem Gattungscharakter der Menschheit, sondern gerade auf der Absonderung des Menschen vom Menschen, die die bürgerliche Gesellschaft grundlegend prägt. In der willkürlichen Handhabung des Privateigentums findet das Menschenrecht dann seine praktische Anwendung und lässt sich von Marx demzufolge als Recht des Eigennutzes bezeichnen. Gleichheit bedeutet in der bürgerlichen Gesellschaft somit lediglich, dass jeder Mensch gleichermaßen als beschränkte Monade betrachtet wird. Die Sicherheit im modernen Staat ist für Marx dann nichts weiter als die Versicherung des Egoismus und die Verfestigung des bellum omnium contra omnes durch die Garantie der Erhaltung der einzelnen Person ihrer Rechte und ihres Eigentums durch die Polizei. Der Unterschied zwischen dem Bourgeois als lebendigem Individuum und dem staatsbürgerlichen Citoyen ist ein eklatanter. Der weltliche Streit zwischen Staat und Gesellschaft vollzieht sich in der Totalität eines jeden Individuums. Dieses muss den Widerspruch ertragen, in welchem sich das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft mit seiner politischen Löwenhaut befindet. Das menschliche Doppelleben spiegelt letztlich die gesellschaftlichen Antinomien zwischen imaginärem Allgemeininteresse und realem privaten Partikularinteresse wider. Marx entscheidet sich in seiner Beschäftigung mit dem entfremdeten Individuum aber für keine der beiden Seiten. Dem Bourgeois wie dem Citoyen weist er ihre jeweiligen Mängel auf und auch ihre jeweilige Abhängigkeit und plädiert, indem er die Ideale der politischen Emanzipation keineswegs über Bord wirft, sondern diese im Zuge seiner Kritik vielmehr an ihrem utopischen Gehalt packt, ihnen die Unvollkommenheit ihrer gesellschaftlichen Praxis vorhält, nach dem Motto, die versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zu zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt für den Weg der menschlichen Emanzipation. Für den jungen Marx bedeutet Emanzipation Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse auf den Menschen selber. Die politische Emanzipation reduziert aber in ihrer partiellen Weise den Menschen auf den Bourgeois und den Citoyen und spaltet somit das menschliche Wesen wiederum auf. Mit dieser Form der Emanzipation darf die von Marx angestrebte menschliche nicht verwechselt werden, wenn ihm auch die politische, jedenfalls in manchen Schriften, als notwendiger Schritt auf dem Weg zum Menschlichen hin erscheint. Die menschliche Emanzipation müsste einen universellen und keinen partikularen Charakter haben. Sie wäre erst mit dem Ineinander von Bourgeois und Citoyen vollbracht, erst, so schreibt Marx, wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt. Das Individuum würde durch die menschliche Emanzipation im zuvor privaten Betätigungsfeld seines Lebens, der Arbeit und seiner Verhältnisse Gattungswesen werden und seine eigenen Kräfte als gesellschaftliche erkennen, diese organisieren und sie somit nicht mehr in die theoretische Sphäre des Politischen abschieben und dadurch von seiner individuellen Situation abspalten. Die menschliche Emanzipation als Ineinander von Individuellem und Gesellschaftlichem bedeutet für Marx die Aufhebung der modernen Entfremdung wie der Antagonismen zwischen Staat und Gesellschaft. Dieses Ineinander meint keine Herrschaft des einen über das andere, weder das Individuum soll sich der Allgemeinheit unterwerfen, noch soll das Allgemeine einfach dem Willen der Individuen unterstellt werden. Vielmehr könnte, da die Trennung zwischen Bourgeois und Citoyen wegfiele, das Individuelle sich verwirklichen, ohne dass es in Konflikt zu Gesellschaftlichem träte. So könnte der Mitmensch nicht die Schranke der eigenen Freiheit, sondern gerade den Ermöglichungsgrund derselben bedeuten, so wie die eigene Freiheit für den anderen wiederum kein Hemmnis darstellen müsste. Da der Mensch keine zurückgezogene, kampfbereite, abgesonderte Monade mehr wäre, könnte Freiheit auf der Verbindung des Menschen mit dem Menschen fußen. Die Marx vorschwebende menschliche Emanzipation ist nicht bloß auf Grundlage der politischen Revolution möglich, sondern lässt sich weitgehend auch als die reale Verwirklichung der humanistischen Ideale und somit als Vollendung der bürgerlichen Revolution begreifen, welche ihre Träume aus eigener Notwendigkeit heraus um die Umsetzung betrog und ins Himmelreich der Illusionen verbannen musste. Wie die politische Emanzipation ihren besonderen gesellschaftlichen Träger im Bürgertum fand, so ist die menschliche Emanzipation auf eine Klasse angewiesen, die nach Marx einen universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt. Diese universelle Klasse erkennt Marx dann im Proletariat, dem im Kapitalismus kein besonderes, sondern ein allgemeines Unrecht widerfährt und welches sich nur allgemein emanzipieren könne. Das gesellschaftlich erzeugte Leid des Proletariats zwingt dieses, den völligen Verlust des Menschen zu ertragen, und so kann es nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen. Diese Rolle, in welche sich die Gewaltförmigkeit kapitalistischer Vergesellschaftung zuspitzt, prädestiniert nach Marx dann das Proletariat dazu, die Philosophie zu verwirklichen. Die Philosophie als Kopf der menschlichen Emanzipation und das Proletariat als Herz derselben erscheinen ihm schicksalhaft verknüpft. Er schreibt: Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats. Das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie. Durch das gesamte marxische Werk zieht sich der Gedanke dieser Emanzipation gewissermaßen als treibende Kraft, auch wenn die Begrifflichkeit oder die Methodik sich wandelt, wie beispielsweise bei der abstrakten Rede von der menschlichen Entfremdung, was eigentlich noch so ein junghegelianisches Relikt ist und eben an die Stelle dieser menschlichen Entfremdung oder dieses Begriffs tritt dann im Kapital materiale Forschung. Die gesellschaftliche Befreiung des Menschen bleibt aber, ob implizit oder explizit, das marxische Grundmotiv. Die Isolation und Zersplitterung der Menschen, die ineinander nur die Begrenzung der jeweiligen eigenen Freiheit erblicken können, wird von Marx im Laufe seines Werks fortwährend thematisiert und praktisch kritisiert. Im Manifest der Kommunistischen Partei von 1848 ruft er zur Befreiung der Arbeiter aus ihrer isolierten, einsamen Stellung auf. Der isolierenden Konkurrenz hält er mit dem Satz: Proletarier aller Länder, vereinigt euch, die befreiende Solidarität entgegen. Analog zu den Frühschriften, in welchen der empirische Mensch der bürgerlichen Gesellschaft die allgemeine Perspektive des Citoyens in sich aufnehmen soll, stellt es Marx nun der zersplitterten Klasse der Werktätigen anheim, sich die universelle Position der wirklichen Assoziation anzueignen und somit nicht nur sich, sondern mit sich und durch sich die gesamte Gesellschaft zu befreien. Die Utopie des Frühwerkes, welche die menschliche Emanzipation aufzuheben und den Wirklichen in den wahren Menschen zu verwandeln trachtet, wird transformiert in die Vorstellung des Kommunismus als Ende der knechtenden Unterordnung, wie der Entfaltung der Individuen im Sinne des Wahlspruchs, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Nun komme ich zu dem Punkt zu fragen, welche Motive der marxischen Vorstellung nach Auschwitz noch Gültigkeit beanspruchen können. Hierbei möchte ich betonen, dass Adorno, wenn er vom Individuum spricht, sich explizit eigentlich meistens auf Kant und Hegel bezieht. Implizit, und das wäre jetzt meine These, findet sich bei ihm aber die Beschäftigung des Individuums immer im Hinblick auf die marxischen Frühschriften. Was bleibt also vom Individuum nach Auschwitz? Diese Frage stellt sich, soll das Individuum Ausgangspunkt von Gesellschaftskritik sein, mit großer Dringlichkeit. Die Gesellschaft, der Geschichtsverlauf können nur von einem Standpunkt her kritisiert werden, welcher am Denken trotz dessen Ohnmacht festhält. Von wem aber kann der Versuch dieser Reflexion geleistet werden, wenn nicht einzig vom Individuum, an welchem als einem Untergehenden die Spur des Menschlichen zu haften scheint. Das menschliche Individuum ist ein Kristallisationspunkt der gesellschaftskritischen Bemühungen, wie auch praktischen Bemühungen der kritischen Theorie. Die Präsenz, welche das Individuum erwirbt, wird darin deutlich, dass die kritische Theorie in Abgrenzung zu Parteinahme fürs Allgemeine, sei es nun im Begriff, im Weltgeist oder beim Volk, der Hoffnung folgt, dass es der Philosophie doch möglich sei, dass der Begriff den Begriff, das Zurüstende und Abschneidende übersteigen und dadurch ans Begriffslose heranreichen könne. So widmet sie sich dem von den Begriffen Unterdrückten, dem Missachteten und Weggeworfenen. Ein gewaltloses Denken wäre somit die Utopie der Frankfurter Schule, indem sie danach trachtet, das Begriffslose mit Begriffen aufzutun, ohne es ihnen gleich zu machen. Durch die Selbstbesinnung des Denkens kann dieses auch, das ist die Hoffnung der kritischen Theorie, gegen die eigenen Voraussetzungen der Naturbeherrschung aufmucken und somit auch gegen sich selbst denken. In Anbetracht der geschichtlichen Ereignisse, welche die kritische Theorie in die Emigration oder gar in den Tod zwang, erfährt diese Hinwendung zum Besonderen eine erneute Wendung. Das Bedürfnis, schreibt Adorno, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit, denn Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt lastet. Was es als sein Subjektivstes erfährt, sein Ausdruck ist objektiv vermittelt. Philosophie wird somit auf ihren Blick auf das gesellschaftliche Leid verpflichtet, dessen Objektivität auch sie bestimmt. So ist ihr höchstes Gut, das Vermögen ihrer Unfreiheit zum Laut zu verhelfen. Dies geschieht gerade in der Reflexion auf die Geschichte, denn philosophisches Denken kristallisiert sich im Besonderen in von Raum und Zeit bestimmtem. Die kritische Theorie kann sich nicht damit zufrieden geben, philosophische Beispiele des allgemein Bekannten zum Besten zu geben oder das Interesse des Zeitgeistes intellektuell zu befriedigen. Die Philosophie muss auf das Extrem gehen, um aus dessen Kritik seine Beziehung zur gesellschaftlichen Normalität zu entwickeln. Misst das Denken sich nicht an dem Äußersten, das dem Begriff entflieht, so ist es vorweg vom Schlag der Begleitmusik, mit welcher die SS die Schreie ihrer Opfer zu übertönen liebte. Dieses Interesse gegen das Leid ist mit einer gewissen Vorstellung von Leiblichkeit des Individuums verknüpft. Adorno, der den Übergang zum Materialismus angesichts einer radikal geänderten Weltlage neu bedenken muss, vertritt gegen die idealistische Darstellung des Menschen als abstraktem geistigen Wesen eine leibbetonte Auffassung des Individuums. Das Individuum des Idealismus wäre jeglicher Erfahrung abhold und könnte kein Leid erfahren. Dieser leibfreien Person hält Adorno die empirische Person und ihren sensorischen Apparat, die ein Stück Dingwelt darstellen, entgegen und verweist somit auf die Natur im erkennenden Subjekt. Das leibhafte Moment der theoretischen Reflexion erinnert daran, dass Leid und Schmerz nicht mehr sein sollen, wie mit Adornos Kinderreim gemeint ist, weh spricht Vergeh. Denken wird zu einer Form des Widerstands gegen das schlechte Allgemeine. Die geforderte konkrete Weltbezogenheit meint allerdings weder ein einfaches Verharren beim Gegenstand noch das Überwerfen begrifflicher Schemata, welches gleichgültig gegenüber dem behandelten Thema bleiben könnte. Stattdessen ist nach der kritischen Theorie nicht über Konkretes zu philosophieren, sondern vielmehr aus ihm heraus. Auch wenn kritische Theorie sich dem Vorrang des Objektes verschreibt, bedeutet dies wiederum nicht, dass ausgeklammert würde, dass man selbst als tätiges Subjekt beim Denken über den Gegenstand ist. Diese Prämissen treiben die kritische Theorie zur Hinwendung zum leidenden Einzelnen in der Gesellschaft, zum Individuum. Doch auch hier bleibt keine einfache Parteinahme für das Individuum, wie es nun einmal ist, möglich. Erst durch die Kritik am Individuum und dessen Verstrickung in den universalen Schuldzusammenhang kann an ihm bewahrt, gerettet werden, was die kritische Theorie bei allem Skrupel gegen solch affirmative und kitschbelastete Zeichnung nicht dem Untergang preisgeben kann. Die Menschlichkeit, deren Spur einzig am bedrängten, gequälten Individuum zu haften scheint. Folgerichtig widmet sich Adorno dann der Suche nach dem Leben dieses Individuums in dessen entfremdeter Gestalt und forscht den objektiven Kräften nach, die die individuelle Existenz, so schreibt er in der Minima Moralia, bis ins Innerste, bis ins Verborgenste bestimmen. Im Zeitalter seines Zerfalls trägt die Erfahrung des Individuums von sich und dem, was ihm widerfährt, nochmals zu einer Erkenntnis bei, die von ihm bloß verdeckt war, solange es als herrschende Kategorie ungebrochen positiv sich auslegte. Angesichts der totalitären Einigkeit, welche die Ausmerzung der Differenz unmittelbar als Sinn ausschreit, mag temporär etwas sogar von der befreienden gesellschaftlichen Kraft in die Sphäre des Individuellen sich zusammengezogen haben. In ihr verweilt die kritische Theorie nicht nur mit schlechtem Gewissen. Doch dabei vergegenwärtigt sich Adorno allerdings auch dann die Mitschuld, in deren Bannkreis gerät, wer angesichts des Unsäglichen, das kollektiv geschah, vom Individuellen überhaupt redet. Die Kritik am Individuum verliert dabei aber nie das Aufscheinen eines utopischen Momentes, der Bewahrung, so schreibt Adorno, Kritik am Individuum meint nicht dessen Abschaffung. Was kann Adorno also von Marx noch festhalten? Das archaische Ausgeliefertsein in naturwüchsigen Gesellschaften des Menschen an die Natur und deren unberechenbare Kräfte treibt die Menschen dann aus dem Mythos, so Adorno, in Aufklärung und Herrschaftsverhältnisse. Um den Naturgewalten zu widerstehen, sie kalkulierbar und letztlich beherrschbar zu machen, muss das Individuum, Adorno untersucht bekanntlich die Sage des Odysseus, sich selbst und andere unterjochen. Die Emanzipation von Odysseus aus dem Naturzusammenhang geht aber mit der Ausprägung von Zügen einher, die sich mit Marx dem Bourgeois zusprechen ließen. Er behandelt sich selbst und andere als Mittel, strebt egoistisch die partielle Erfüllung seiner Triebe an und behandelt dafür die Natur als sein formbares Material. So kostet die Ausdifferenzierung des bürgerlich-individuellen Menschen und dessen Abgrenzung von der Natur die Menschheit immense Anstrengungen und Opfer, um die Beherrschung der inneren und äußeren Natur zu erringen, die den Menschen dann als Freiheit gilt. Doch letztlich verwendet Adorno erst mit Anbruch der kapitalistischen Moderne die Begriffe von Gesellschaft, Freiheit und Individuum, da erst mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft die Frage nach Mensch, nach dem Menschen und Menschlichem überhaupt virulent wird. Zuvor waren die Menschen sozusagen in der feudalen Gesellschaft insofern eingebettet, dass sie gar nicht getrennt von Produktionsmitteln wahrgenommen werden konnten. Also stellt sich die Frage nach dem Menschen erst in der von Marx beschriebenen Phase der ursprünglichen Akkumulation und eben weil dieselbe eben eine massenhafte Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln bezeichnet. Die Entstehung des Individuums im bürgerlichen Zeitalter des modernen Kapitalismus geht Adorno auf zwei Spuren nach. Einerseits untersucht er den geschichtlichen Wandel, der die Konzeption wie das Selbstverständnis der einzelnen Menschen und deren Beziehungen betraf und andererseits durchleuchtet er die Reflexion eben dieses Wandels in der Philosophie, vor allem des klassischen deutschen Idealismus bezüglich dessen Konzeption von Ich, Subjekt und Individuum. Adorno charakterisiert den Übergang vom Feudalismus hin zum Kapitalismus als zwiespältig. Das Bürgertum emanzipiere sich gegen die alte Unterdrückung und befördert die neue, welche im rationalen Prinzip selber steckt. Diese Kritik an einer Gesellschaft, die auf der gemeinsamen Formel für Freiheit und Unterdrückung basiert, führt die Marxische an der Aufspaltung in den abstrakt freien Staat und die empirisch unfreie, gewaltförmige bürgerliche Gesellschaft weiter, indem sie auch die Vernunft der bürgerlichen Gesellschaft als unterdrückend und instrumentell entlarvt. Danach Adorno, der Geist, Zitat, der Geist und alles Gute in seinem Ursprung und Dasein in dieses Grauen verstrickt ist, Zivilisation und Barbarei geschichtlich Hand in Hand gehen, führt die von Adorno zwar begrüßte, doch kritisierte Befreiung der Bürger durch Kapitalismus und Liberalismus auch zur Entfesselung der Maschinerie. Nach Adorno stellt das Individuum, und hierin folgt er Marx, das der bürgerlichen Gesellschaft innerste Produkt dar. Die Gesellschaft, welche die Individuen hervorbringt, erscheint ihm als ein Verblendungszusammenhang, dessen Voraussetzung Gewalt bildet, auf der Zivilisation basiert. Dies meint dann, so Adorno, Verfolgung aller durch alle. Kraft dieses tödlichen Gesetzes perpetuiert die Gesellschaft ihr Leben als eines, in dem unvermittelt der objektive Wahnsinn und die Ohnmacht der Einzelnen ineinander übergehen. Die Kraft, die die bürgerliche Gesellschaft im Innersten zusammenhält, sieht Adorno an Marx orientiert im Äquivalenzprinzip der Tauschverhältnisse. Den Unterschied zwischen Feudalismus und bürgerlicher Gesellschaft macht Adorno dann am Moment der kalkulatorischen Gleichung fest, welches sich bis in die innersten Regungen des Individuums hinein vollzieht, sodass Adorno gar von der Steuerung auch der gesamten Innensphäre der Determination der psychischen Formation der Individuen spricht. Die bürgerliche Ratio beansprucht Universalität und entfaltet sich durch das Äquivalenzprinzip zu deren Beschränkung. Der Tausch erteilt jedem das Seine, doch seine gesellschaftliche Summe ergibt soziales Unrecht. Dies wirft nach Adorno dann ein Licht auf die herrschende Vernunft als Reflexionsform der Tauschwirtschaft, welche Adorno dann als gerecht, allgemein und doch partikularistisch als das Instrument des Privilegs der Gleichheit, als Instrument des Privilegs in der Gleichheit bezeichnet. Die Entstehung des politischen Staates, die Marx als partielle Befreiung verstand, welche letztlich auf Kosten des Proletariats ging, fordert auch bei Adorno das Tribut von den Unterdrückten, welche die Zeche der falschen Emanzipation zu zahlen haben. Wenn Adorno von der Unvollständigkeit der bürgerlichen Emanzipation spricht, übernimmt er eben das schon angeführte marxische Verständnis der Partikularität der Emanzipation, also der politischen Emanzipation, und setzt hinzu, dass die bürgerliche Ratio selbst argwöhnt, nur ein Zerrbild der Freiheit zu sein und sich darum das bürgerliche Bewusstsein ausweitet oder seine Autonomie theoretisch zum System ausweitet, das zugleich seinen Zwangsmechanismen ähnelt. Adorno lobt, dass Marx Individualität nicht anthropologisch fundiert, sondern deren gesellschaftlichen Nimbus erkennt und den Begriff der Individualität der Kritik der politischen Ökonomie unterstellt. Das Individuum ist bei den Privilegierten, den Bürgern in Konkurrenz, zumeist ideologischer Schein, welche die gesellschaftlich Verstoßenen durch die Eigentumsregelung nicht einmal mehr erreiche. Nichts anderes kann nach Adorno Entmenschlichung heißen. Individuum und Entmenschlichung sind weder bei Marx noch bei Adorno trennbar. Adorno wie Marx halten am Begriff des Individuums also nur fest, um ihn in seinem eigenen Widerspruch zu exponieren, nicht um marxistisch eine Anthropologie zu entwerfen. Aus den bürgerlichen Formen der politischen Ökonomie hervorgegangen, gilt das Individuum als Produkt des gesellschaftlichen Druckes wie das Kraftzentrum, das diesem widersteht. Insofern erzeugte zwar der kapitalistische Zwang das Individuum, doch dieses geht selbst nicht völlig in diesem Zwang auf, sondern kann diesem in gewissem Maße etwas entgegensetzen. Aber diese Resistenzkraft erringt das Individuum nur, indem es sich gegen andere als unabhängig und selbstständig profiliert. Die Unabhängigkeit, die hier gemeint ist, darf nicht mit emphatisch begriffener Autonomie verwechselt werden. Sie stellt schlicht das Resultat der perpetuierten Selbsterhaltung wie des egoistischen Einzelinteresses dar. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt die philosophie-geschichtliche Kritik Adornos jetzt verschieben. Vielleicht kommen wir darauf ja in der Diskussion. Die Spannung, in welchem sich das Individuum bewegt, beschreibt Adorno folgendermaßen. Zitat: Das Individuum ragt über den blinden Zusammenhang der Gesellschaft temporär heraus, hilft aber in seiner fensterlosen Isoliertheit, jenen Zusammenhang erst recht zu reproduzieren. Nicht minder meldet die These von der Unfreiheit die geschichtliche Erfahrung der Unversöhntheit von innen und außen an. Unfrei sind die Menschen als Hörige des Auswendigen und dies ihnen Auswendige sind wiederum auch sie selbst. Für die Bezugnahme Adornos auf die marxischen Frühschriften spricht, dass er die politische Emanzipation auf das menschliche Individuum bezieht und sie als eine Umwandlung, die im Inneren der Befreiten die Spaltung desto tiefer eingrub, je mehr der physische Druck von außen nachließ, bezeichnet. Die moderne Aufspaltung in politischen Staat und bürgerliche Gesellschaft thematisiert auch Adorno, wenn er davon ausgeht, dass anstelle der alten Unfreiheit des Feudalismus formale Freiheit des Kapitalismus tritt, welche durch Staat und Wertgesetz vermittelt wird und wiederum Unfreiheit kolportiert. Was Marx den Bourgeois nannte, thematisiert Adorno als die Zufälligkeit des bloß psychologisch vereinzelten Menschen, der so bedingt ist durch sein Seelenleben, dass es in ihm zu etwas wie Freiheit kaum kommt. Auch die gesellschaftliche Vorstellung von Persönlichkeit, die bei Kant noch die Idee der Menschheit in sich trug, gegenüber an die einzelnen, naiven, sich gegen ihre Umwelt setzenden Menschen. Adorno beschreibt sie als Leute mit Ellenbogen, die sich aneignen, was sie nur können, brutal und manipulativ. Der bornierte Bourgeois definiert sich durch die Verstocktheit des Beharrens auf dem, was man bloß selber ist, auf die Enge und Partikularität des Einzelinteresses. Der Citoyen hingegen gilt Adorno als die abstrakte Norm, die gegenüber den lebendigen Menschen so vergegenständigt ist, dass sie sich gar nicht mehr lebendig aneignen vermögen. Die Aufspaltung des Individuums verweist bei Adorno auch auf die Psychoanalyse, wenn er etwa über die Erfahrung der Nicht-Identität, der Spaltung des Individuums schreibt. Jeder Wahrheitsgehalt der Neurosen ist, dass sie dem Ich in sich, am Ich-Fremden, dem Gefühl, das bin ich doch gar nicht, seine eigene Unfreiheit demonstrieren. Dort, wo seine Herrschaft über die innere Natur versagt. Auch sei, so Adorno, die verdrängende Instanz der Zwangsmechanismus eins mit dem Ich, dem Organon der Freiheit. Aus den liberalen Formen der politischen Ökonomie leitet Adorno die menschliche Individualisierung ab. Zunächst gilt ihm diese Form menschlichen Lebens als Opponent des Drucks der Gesellschaftung und doch bleibt das Individuum deren eigenstes Produkt und ihr ähnlich. Mit Aufstieg des Kapitalismus wurde das Individuum als Kraftzelle ökonomischer Aktivität von der feudalwirtschaftlichen Bevormundung befreit und konnte zunächst, ob als Lohnarbeiter oder Unternehmer, selbstständig seinen Unterhalt bestreiten. Ja, dahingestellt, wie realistisch das ist. In einer repressiven Gesellschaft kommt die Emanzipation des Individuums diesem nicht bloß zugute. Adorno schreibt, Freiheit von der Gesellschaft beraubt es der Kraft zur Freiheit, denn so real es in seiner Beziehung zu anderen sein mag, als ein absolutes betrachtet, ist es eine bloße Abstraktion. Es hat keinerlei Inhalt, der nicht gesellschaftlich konstituiert, keine über die Gesellschaft hinausreichende Regung, die nicht darauf gerichtet wäre, dass der gesellschaftliche Zustand über sich hinausgeht. Die Gesellschaft ist somit ein System, das die Menschen nicht bloß umklammert und deformiert, sondern noch in jene Humanität hinabreicht, die sie einmal als Individuum bestimmte. Das bürgerliche Individuum trägt in sich den Keim jenes Rückschrittes, den Adorno und Horkheimer vor Augen hatten, als sie die Dialektik der Aufklärung schrieben. Dieser Keim in der Individualität eliminiert die Individualität selber. Wie es dann in Diktaturstaaten sich vollendet, ist das Modell eines der stärksten Widersprüche, die vom 19. Jahrhundert in den Faschismus trieben. Adorno stellt das Individuum als gesellschaftlich bestimmt dar, doch durchaus, daraus den einfachen Schluss zu ziehen, dass die Gesellschaft nun eben eine unfreie und falsche sei und damit auch das Individuum dermaßen präformiert sei, dass es nur falsch und unfrei denken und handeln könne, bleibt Adorno dann doch nicht möglich. So lässt er das Versprechen der Aufklärung nicht fallen und schreibt, Zitat, dass das Individuum, wie der gesellschaftliche Verlauf und die psychologische Genese es lehren, ein Entsprungenes ist, dass das Individuum nicht jene Invarianz für sich behaupten kann, deren Schein es in Epochen einer individualistischen Gesellschaft annahm, mag das historische Verdikt über das Individuum begründen. Aber dieses Urteil ist kein absolutes. Das Entsprungene kann gegenüber seinem Ursprung das Höhere sein. Kritik am Individuum meint nicht dessen Abschaffung. So ragt das Individuum über den blinden Zusammenhang der Gesellschaft temporär heraus, hilft aber, diesen zu reproduzieren. Doch die Dialektik, welche Individuum und Gesellschaft umspannt, lässt sich nach keiner Seite hin vollends auflösen. Zu Zeiten vertritt die Gesamtgesellschaft aus der Verzweiflung ihres Zustandes heraus gegenüber den Individuen die Freiheit, die in ihrer Unfreiheit zu Protest geht. Andererseits lebt im Zeitalter universaler gesellschaftlicher Unterdrückung nur in den Zügen des geschundenen oder zermalmten Individuums das Bild von Freiheit gegen die Gesellschaft. Das Individuum changiert bei Adorno zwischen der Darstellung als der Gesellschaft einverleibt und dem Bild des Individuellen als eines Refugiums, das der Totalität widersteht. Er verortet es also in einer dialektischen Spannung von dessen Verstrickung mit der Gesellschaft und seinem oszillierenden Verhältnis von Emanzipation und Repression. Das bürgerliche Individuum ist virtuell schon der Nazi, der zugleich begeistert ist und schimpft. Es trägt den Kern seiner eigenen Selbstzerstörung in sich, indem es nach absoluter Integration und Identität strebt. Eben in der fessellos individualistischen Gesellschaft zerfällt das Individuum. Die Emanzipation des Bürgertums scheint Adorno rückblickend dann dem Faschismus entgegenzuschreiben. Er schreibt, im innersten Gehäuse des Humanismus als dessen eigene Seele tobt gefangen der Wüterich, der als Faschist die Welt zum Gefängnis macht. Dem zum Objekt degradierten Individuum mangelt es an Resistenzkraft vor den gesellschaftlichen Tendenzen. Es hebt sich selbst auf und begibt sich unter die Zahllosen, die nichts mehr kennen als sich und ihr nacktes, schweifendes Interesse. Sie sind, so schreibt Adorno, die Gleichen, die kapitulieren, sobald Organisation und Terror sie einfängt. Beim Bourgeois Revenant, dem von Adorno benannten Wiedergänger des bürgerlichen Bourgeois sind alle sittlichen Eigenschaften wie Unabhängigkeit oder Vorausdenken in sich verdorben, sodass das Private ins Privative übergeht, das es eigentlich von jeher war. Die Einzelnen nehmen die Irrationalität der Gesellschaft durchaus wahr, doch identifizieren sie sich zumeist mit der Weltgeschichte, indem sie eben diese Irrationalität des Weltlaufes sich einverleiben und sich mit ihm identifizieren. Diese Bürger müssen den Entfall der ökonomischen Notwendigkeit der bürgerlichen Existenzform leugnen. Mit schlechtem Gewissen, das in Wut sich entlädt, pflegen diese unheildrohenden Bürger ihren Garten in der gleichen Manier, wie sie auch Flüchtlingen Asyl verweigern. Dem wiedergekehrten Bourgeois verwandeln sich alle Menschen in Freund und Feind, in zu verwaltendes Material. Dies ist die kapitalistische Grundlage für antisemitische Ausgrenzung nach Adorno. Die Musterung als verkümmerte Form gesellschaftlicher und zwischenmenschlicher Interaktion teilt ein in Zugehörige und Außenseiter, in Art eigen und Art fremd, letztlich in Helfershelfer und Opfer. So bietet also der technokratische Blick des Managers für Adorno die Vorlage für den fanatischen des Führers. Das Vorstellungsgespräch gilt dann als Modell für die medizinische Untersuchung vor den Toren der Vernichtungslager. Die einen haben die Kriterien von Verwendbarkeit oder mangelnden Skills, die anderen jene von Arbeitseinsatz oder Liquidation. Letztlich drängt das manichäische Denken Freund oder Feind zur Ausrottung des Verschiedenen. Die vereinzelten Individuen versuchen ihre Vereinzelung unmittelbar aufzuheben. Sie hungern in Verzweiflung nach Miteinandersein und rotten sich, so Adorno, zu kalten Haufen zusammen. Das blinde Bewusstsein der Abgeschiedenheit von Gesellschaft und Mitmenschen mündet in die Gründung von Rackets, faschistischer Bünde oder gar der Volksgemeinschaft. So bildet die aus Arbeitsteilung resultierende psychotische Aufspaltung des einzelnen Individuums die Voraussetzung aller totalitären Massenbewegungen. Nachdem die bündige Negation des Individuums nicht stattfand, die der marxische kategorische Imperativ anstrebt und welche nach Adorno die Abschaffung der Monade durch Solidarität und die Rettung des Einzelwesens bedeutet hätte, sieht sich Adorno mit der Liquidation, dem Untergang des Individuums konfrontiert. Die Philosophie, deren Aufgabe es mit Hegel sein sollte, ihre Zeit in Gedanken erfasst zu sein, scheitert daran, den geschehenen Zivilisationsbruch zu begreifen. Der Geschichte noch einen Sinn zu unterstellen, wäre für Adorno Hohn auf die Opfer und wäre ähnlich der Begleitmusik der SS. Die Philosophie wird durch Auschwitz zerrüttet. Adorno schreibt, was in seiner Absurdität zutage liegt, sträubt sich gegen das Begreifen. Auschwitz hat das Misslingen der Kultur unwiderleglich bewiesen und so kommt Adorno zu dem Ausspruch, alle Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik daran ist Müll. Die kritische Reflexion kann also kein Ort positiver Selbstbestätigung sein, denn selbst der radikalsten Reflexion aufs eigene Versagen ist die Grenze gesetzt, dass sie nur Reflexion bleibt, ohne das Dasein zu verändern, von dem das Versagen des Geistes zeugt. Keine rationale Erklärung kann fassen, dass die Menschen in den Vernichtungslagern nicht als Individuen, sondern als Exemplare vernichtet werden sollten. Adorno versucht dennoch, sich über die Grenzen der Auseinandersetzung bewusst, logisch nachzuverfolgen, woraus eine solche Ideologie entstehen konnte. Die Anstrengung der Nationalsozialisten, ihren Opfern das je Spezifische zu nehmen, sie zu markieren, sie abzuschotten, sie zu konzentrieren, ihnen letztlich die Kleidung, das Haar und das Leben zu nehmen und danach sogar ihre Leichen zu vernichten, um nicht eine Spur ihrer Existenz zu hinterlassen, dies gemahnte Adorno an die Strapazen der Naturbeherrschung, welche dann in Form des identifizierenden Denkens auf die Menschen insofern zurückschlagen, als dass diese das Nicht-Identische der Dinge durch die Identität des Begriffs nicht zulassen können und dies sogar auf sich selbst wie die Gesellschaft anwenden. Adorno schreibt, die Gleichgültigkeit gegen das Individuum, die in der Logik sich ausdrückt, zieht die Folgerung aus dem Wirtschaftsprozess. Gleichgültigkeit manifestiert sich in der Behandlung der Einzelnen als Quantité negligeable, in der Ausgrenzung abweichender Menschen und in radikaler Ersetzbarkeit des einen durch alle anderen. In der Moderne, in welcher im kalten Elend der freien Lohnarbeit alle Unterdrückung, die Menschen je Menschen angetan haben, kulminiert, schlägt die Degradierung der Menschen zu Beispiel und Exempel dann um in die Ausmerzung der Differenz. Die Frage, ob sich nach Auschwitz noch leben lasse, ist Adorno folglich keine Floskel, keine Rhetorik, sondern das Allerernsteste. Die Universalität der Kategorie Menschheit, wie der universelle Zug des Menschen, den Marx seinem Wesen als Gattungscharakter zuspricht, wird nach Auschwitz fragwürdig. Menschen, in denen ein solcher Zug angelegt sein sollte, waren zur Shoah fähig. Sie planten industrielle Massenmorde und führten diese aus. Nicht nur die Möglichkeit menschlicher Emanzipation wird zweifelhaft, auch die bürgerlichen Begrifflichkeiten des Individuums, des Bourgeois und des Citoyens zerbröckeln der kritischen Theorie wie Sandrosen in den Händen und werden des Betrugs verdächtig. So problematisiert Adorno die Möglichkeit der Freiheit nach Auschwitz, da auch die Solidarität erkrankt sei, denn die universelle Perspektive des Citoyens habe sich in das Vertrauen auf die autoritäre und militarisierte Arbeiterpartei sowie ins Mitschwimmen mit dem Strom der Weltgeschichte verwandelt. Diese verfallene Form des Citoyens bietet Adorno keine Möglichkeit der Emanzipation. Sie hat ihre Menschlichkeit verloren, da im egalitären Geist schon die Bestialität lauert. Denn alles Mitmachen ist bloße Maske für stillschweigende Akzeptieren des Unmenschlichen. Doch die Menschlichkeit ist, für Adorno, so verstümmelt sie auch sein mag, nicht preiszugeben. Sie hat sich nach ihm in das Gebiet des Individuellen, des Leiblichen geflüchtet. Doch auch die Sphäre des Individuums blieb geschichtlich nicht unberührt. Was vom Leben blieb, grenzt ans Gespensterhafte, droht ein Stück Geisterwelt zu werden. Der einst nur beschränkte Bourgeois bekam seine Nichtigkeit im KZ demonstriert und ist zum leidenden, gemarterten, kalten, sich gleichgültig gewordenen Selbst herabgewürdigt worden. Dieser Sturz des Individuums reißt letztlich die Konstruktion des bürgerlichen Daseins in sich hinein. Angesichts des Nationalsozialismus, in welchem die allgemeine Perspektive ihren totalitären Gehalt als Ausmerzung der Differenz ausschreit, flüchtet sich das, was von der Menschlichkeit blieb, in den überwinterten Bereich des Bourgeois. Es mag temporär etwas sogar von der befreienden gesellschaftlichen Kraft in die Sphäre des Individuellen sich zusammengezogen haben, schreibt Adorno in der Minima Moralia. Die emanzipatorische Perspektive der Allgemeinheit, die für Marx, wenn auch nur abstrakt, der Citoyen verkörpert, hat an Glaubwürdigkeit eingebüßt, spätestens mit der Forderung der NSDAP Gemeinwohl vor Eigennutz. Die partikulare, isolierte Position des Bourgeois kann nun als Refugium der Kritik dienen und die Solidarität kann in der Form gerettet werden, dass sie aus der Einsamkeit der emigrierten Intellektuellen herausgeübt wird. Doch dieses auf das Individuelle insistierende Refugium ist nicht frei von der Mitschuld, in deren Bannkreis gerät, wer angesichts des Unsäglichen, das kollektiv geschah, vom Individuellen überhaupt redet. Dieses Refugium individueller Erfahrung bleibt auf das leibliche Erschrecken vorm Leid angewiesen. Adorno beschreibt dies als das Herausragen des Individuums aus dem blinden Gesellschaftszusammenhang, als eine, wie auch immer, verkümmerte Widerstandsfähigkeit, als Vermögen zur Erinnerung und zur Trauer. Diese gilt Adorno als Grundmal der Zivilisation, als asoziale Sentimentalität, die verrät, dass es immer noch nicht ganz gelungen ist, die Menschen aufs Reich der Zwecke zu vereidigen. So ist das Individuum das nicht ganz erfasste, glücklich Überlebende und doch trägt es die Male der Zerstümmelung, der Verstümmelung, welche das System seinen Angehörigen antut. Abschließend kann festgehalten werden, dass Adorno die marxische Begrifflichkeit des menschlichen Individuums nicht schlichtweg verwirft, sondern sie in ihrer geschichtlichen Fragwürdigkeit weiterentwickelt und erneut problematisiert. Diese Beschäftigung soll durch den angemeldeten Zweifel am Individuum Individuelles letztlich retten, da Menschlichkeit einzig am Individuum als dem Untergehenden zu haften scheint. So ist es Adornos Intention, den Zerfall des Individuums zu notieren, um dem Individuum die Kraft vor Augen zu führen, die es sich aus der Einsicht in diesen Zerfall, So ist es Adornos Intention, den Zerfall des Individuums zu notieren, um dem Individuum die Kraft vor Augen zu führen, die sich aus der Einsicht in diesen Zerfall ergeben kann. Dies meint dem Individuum durch die schonungslose Offenlegung seiner Unfreiheit die Freiheit in Erinnerung zu rufen, welche ihm die Moralphilosophie und mit ihr die Justiz schon unterstellt, die aber erst herzustellen wäre. Enden möchte ich wiederum mit dem eingangs zitierten Satz: Wenn heute die Spur des Menschlichen einzig am Individuum als dem Untergehenden zu haften scheint, so mahnt sie jener Fatalität, ein Ende zu machen, welche die Menschen individuiert, einzig um sie in ihrer Vereinzelung vollkommen brechen zu können. Danke.